Hi, Kapitel, wir sind bei Kapitel 60. Kapitel 60. خير ان شاء الله. باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله سبحانه وتعالى. Das geht um بارك الله فيكم spenden im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und das letzte Mal, wir waren bei Hadith bei mir 564 und bei euch barakallahu fikum, das sind 559. 59. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك وفي رواية أنفقي وأنفحي وأنضحي ولا تحصي فيحصي الله أو فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله فيوعي الله عليك أنفحي بمعنى أنفقي وكذلك أنضحي بارك الله فيكم أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اعطي اعطي ولا يعني تو الإيكاء الإيكاء هو من الإنسان يعني الوكاء هو الحبل الذي يربط فيه الكيس الحبل الذي يربط فيه الكيس هو من الإحكام أي لا تبخلي لا تبخل لا تبخلي بالعطاء فلا يعطيك الله سبحانه وتعالى يعني إذا أغلقت وما أنفقت فإن الله سبحانه وتعالى كذلك لن ينفق عليك أنفقي وأنفحي وأنضحي أي أعطي وتصدقي أعطي وتصدقي ولا تحصي أي لا تخبي بحيث أنه لو بحيث أنه ما تعطي ولا توعي يعني فقط تحصي وتوعي يعني تحصي الأمور وتضعيها في الأوعية بحيث أنك ما تعطي الأمور يعني تضعيها في الأوعية وتحصي الذهب والفضة وما تعطي شيء فالله سبحانه وتعالى ما يعطيك فالذي ينفق إذن الحديث بارك الله فيكم أنفق يا ابن آدم ينفق عليك أنفق ينفق عليك بارك الله فيكم أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها اتسيلت Das der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم zu ihr sagte Hoch dir nichts sonst wird auch Allah seine Wohltaten vor dir horten In einer anderen Version heißt es Spende, verschenke und halte nichts zurück sonst wird auch Allah seine Gaben vor dir zurückhalten Sei nicht raffgierig Sonst wird auch Allah dir gegenüber Raffgier zeigen. Das heißt, Barakallahu fikum, allgemein im Arabischen hat der Prophet sallam ein sehr schönes Wort benutzt. Und das ist dieser La Tuki. La Tuki kommt von Wika. Wika, das ist, dass du einen Beutel oder etwas richtig zusammenbindest. Also du lässt nicht raus. Das heißt, sei nicht von den Leuten, die alles behalten und horten und nicht geben. Weil wenn du alles hortest und alles aufzählst und in Gefäßen tust und alles sozusagen versteckst und du willst den Leuten das nicht geben, was Allah dir gegeben hat, du willst nicht spenden, du willst nicht verschenken, du willst den anderen nicht, du willst alles horten und alles für dich selber behalten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dir seine Gaben nicht mehr geben und er wird dir seine Gaben zurückhalten. Und deshalb war Barakallahu in der anderen Überlieferung, wir haben natürlich die Überlieferung schon gehabt, und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, anfiq, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, anfiq yabna Adam yunfaq alaik. Anfiq yabna Adam yunfaq alaik. Das bedeutet, Sohn Adam, Anfiq, gebe, spende, gebe aus, dann wird für dich ausgegeben werden. Wenn du gibst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir was Besseres geben, subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل انتبه مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع والجنة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. يعني البخيل المنفق كأنه كل واحد عليه درع من حديد والدرع يكون فيه حلقات أصلا. فأما الذي ينفق فهذا الذي ينفق هذه تطول عليه وتكون واسعة عليه وتكون وافرة عليه فتخفي حتى بنانه تخفيه, يعني بحيث إذا أحد أراد أن يقتله فهو محمي لأنه عليه درع من حديد, وتخفي أثره وخطواته فلما يمشي أحد ما يعرف أنه مشى هنا. وأما الذي لا ينفق, أما البخيل, فهذه تضيق عليه وما تطول عليه فلا تخفي خطواته, لا تخفي الخطوات ولا أثر المشي. لذلك بارك الله فيكم هذا الفرق بين البخيل وبين ذلك. يعني الصدقة تحميك وتحفظك, لأن الله سبحانه وتعالى يحفظك بالصدقة. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عنه erzählt, dass den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, das Gleichnis eines Geizhalses und eines freigiebigen Menschen ist wie, dass zweier Männer, die mit einem Hanig, der ihnen von der Brust an bis Hals reicht, umgürtet sind. Jedes Mal, wenn der freigiebige Mensch etwas spendet, weitet sich der Harnisch und bedeckt seinen Körper, bis er bis seine Fingerspitzen bedeckt und auf dem Boden herunterhängt und seine Spuren verwischt. Und jedes Mal, wenn der Geizige liest, nicht vorzugeben und schließlich jedes Glied seines Harnichs seinen Körper fester und er versucht ihn zu lösen, doch es gelingt ihm nicht. Das ist ein Gleichnis, da dann die Leute denken, was damit gemeint wird. Also wenn du spendest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir mehr Gaben geben und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich schützen in diesem Leben. Und das ist, wenn du Harnisch, das wird eigentlich Schutzschild, wenn du diese Schutzweste trägst beim Krieg, und normalerweise das besteht aus Ringen, aus Metall, und das ist sehr schwer. Aber bei demjenigen, der spendet, der befreit sich. Und diese Schutzweste wird ihn schützen, wird länger, auch seine Finger wird sich schützen. Das wird, wenn jemand auf ihn schießt, dann ist das sozusagen geschützt, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn schützt. Und seine Spur wird verwischt, wenn er marschiert, und er wird sozusagen immer diese Bewahrung und Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala genießen. Der andere, der macht das für sich selber enger, und er hat keinen Schutz, weil er nichts für Allah subhanahu wa ta'ala gibt und weil er geizig ist. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Das wird mit Spende, du machst dich frei, Allah wird dich schützen, Allah wird dich bewahren, aber wenn du nicht spendest, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht schützen und es wird eng für dich sein und für deine Seele. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعنه أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها أو يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل الفلو الفلو هو بارك الله فيكم المهر ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام يعني فلو يقال فلو أو فلو. شوف الصدقة كأنك تأتي بمهر وتربيه فيكبر. الله سبحانه وتعالى ينمي لك الصدقة. فالإنسان يمكن يتصدق شيء قليل. فالله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء. الإنسان ما يعرف هذه المسألة. شوف كيف يكون الإنسان عنده مهر. طبعا هنا بالنسبة للكثير منا ما يفهم هذه القضية، أن الإنسان يكون عنده مهر ويربي هذا المهر. المهر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى إلى إلى طاقة ويحتاج إلى صبر، ولكن لما يكبر هذا المهر ويركب الإنسان عليه يكون حصان، ويعني الإنسان يكون فخور بهذا الحصان. كذلك الصدقة، الله سبحانه وتعالى يربيها أي يزيدها وينميها للإنسان مثل هذا، ويراها يجدها يوم القيامة جبالا من حسنات ولو كانت مثل تمرة بعدل تمرة. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أخ أبو هريرة رضي الله عليه berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand etwas von dem, was Allah rechtmäßig erworben was er rechtmäßig erworben hat, und sei es auch nur im Wert einer Dattel, als Sadaqa gibt. Und Allah nimmt nur das rechtmäßig Erworbene an. Von dem nimmt sie Allah mit seiner rechten Hand an und vermehrt sie für ihn, wie wenn jemand ein Fohlen aufzieht, bis dieser Sadaqa groß wie ein Berg wird. Subhanallah. Wenn man ein Fohlen hat, wenn jemand ein Fohlen hat, natürlich, der Prophet ﷺ gibt diesen Leuten damals, der gibt ihnen etwas, was sie verstehen. Und die Araber damals, die waren stolz auf ihre Pferde. für ihre Pferde. Und bis heute, die arabischen Pferde, die sind bekannt. Und der Prophet sallam sagte ihnen, einer von euch hat ein Fohlen und der versucht, dieses Fohlen zu sozusagen zu erziehen, dass dieses Fohlen wächst. So ist das Beispiel von Almosen oder von Spenden. Wenn du etwas spendest, auch wenn das ein Dattelstück ist oder ein Wert von Dattelstück, Allah nimmt das, subhanahu wa ta'ala, mit seiner Rechten, subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergrößert das, vermehrt das für eine Person. Wie derjenige, der sein Fohlen pflegt, damit dieses Fohlen größer, stärker wird. Bis diese Spende, die im Wert von Dattelstück ist, wie ein Berg wird von guten Taten. Du musst dir nur überlegen, was das bedeutet, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala spendet. Subhanahu wa ta'ala. Das letzte für heute, inshallah. وعنه عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق به وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه رواه مسلم. سبحان الله. يعني يا أخوة هذه كرامة لهذا الإنسان. كرامة لهذا الإنسان. أن الله سبحانه وتعالى يرسل له غيمة سحابة فقط يعني تمطر على أرضه. طبعا قبل نحن كنا ما نفهم هذا الأمر حقيقة. كنا نسأل أنه سحابة تمطر ولكن اليوم أنتم ترون هذا الكلام. يعني أنت الآن تصل بعد شارعين ثلاثة تجد في مطر. أما هنا ما في مطر. تجد تمشي خمس دقائق مطر هنا ما في مطر. فسبحان الله. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يسمع صوتا من السماء. قد يسمع الإنسان صوتا. اليوم بعض الناس إذا سمع صوتا مباشرة ظن أنه في عنده جن أو عنده كذا. لا مو ضروري. قد يكون هذا ما في مشكلة. طبعا هل في هناك أمور علمية تدل على هذا الأمر؟ لا بأس. نعم قد يحصل هذا. يعني يحصل مثلا في مسألة الأمواج الصوتية وما أمواج صوتية أن الإنسان يسمع صوت حتى من بعيد. ولكن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرره أخذنا به، لولا ذاك لما فعلنا. ثم يا أخوة إنما الفضل هنا في قضية أن هذا الرجل كان يتصدق بثلث المحصول الذي يجنيه من هذه الحديقة، وثلث يأكله عيالي وثلث يضعه في الأرض حتى يزرعها، مع أنه حق الله في الأرض ليس الثلث، هو العشر أو نصف العشر. يعني في الذي تسقي السماء هو في العشر، وفي الذي يسقى من الإنسان نصف هذا العشر، يعني 21. ولكن هذا يعطي ثلث لله سبحانه وتعالى، فلأنه يتصدق ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعل السماء تمطر فقط على أرضه وليس على أرض غيره. فسبحان الله. بارك الله فيكم. دي letzte Überlieferung für heute. Abu Hurairah radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes Gleichnis erzählte. Als ein Mann durch eine wasserlose Wüste ging, hörte er eine Stimme aus einer Wolke, die sprach: Bewässere den Garten des so und so. Hierauf bewegte sich die Wolke in eine bestimmte Richtung und ließ Wasser über einen felsigen, unfruchtbaren Stück Land regnen. Das Wasser rann durch kleine Rinnsale und floss in einem Flossbett zusammen. Er folgte diesem Flossbett, bis er auf einen Mann traf, der in seinem Garten stand und mit seiner Schaufel das Wasser den Pflanzen seinem Garten das Wasser den Pflanzen zuleitete. Er fragte ihn: Wer heißt du, O Diener Allahs? Er sagte ihm seinen Namen, und es war derselbe Name, den er aus der Wolke gehört hatte. Der Gartenbesitzer fragte ihn: O Diener Allahs, warum fragst du nicht nach meinem Namen? Er antwortete: Ich hörte eine Stimme aus einer Wolke, aus der dieses Wasser kam, und sie sagte: Bewässere den Garten des so und so. Was machst du mit deinem Garten? Er sagte: Wenn du mich so fragst, ich schaue, was dieser Garten an Ertrag abwirft, dann gebe ich Drittel davon als Sadaqa. Ein weiteres Drittel verbrauche ich mit meiner Familie und das restliche Drittel gebe ich ihm, das wird, gebe ich dem Garten für die nächste Ernte zurück. Das ist bei Muslim. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ich meine, wenn man das hört, subhanallah, das bedeutet, es wird eine Wolke befohlen, dass diese Wolke Wasser nur auf ein bestimmtes Land regnet und woanders nicht. Das ist natürlich eine Ehre für diese Person, aber diese Person macht auch viel. Normalerweise in unserer Religion, wenn du zum Beispiel Weizen hast oder wenn du Ernte hast, dann gibst du Zehntel deiner Ernte, wenn du selber das nicht bewässerst. Wenn du bewässerst, dann ist das die Hälfte von Zehntel. Das ist 1:20. Aber diese Person gibt ein Drittel von seinem Ertrag für Allah subhanahu wa ta'ala als Spende. Das ist nicht nur Zakat, sonst mehr als das. Und der verbraucht nur das, was er für seine Kinder und für seine Familie braucht. Und das andere spart er damit er nochmal sozusagen, barakallahu fikum, sage ich jetzt, arbeiten kann in seinem Garten. Weil diese Person so ist, erstmal der arbeitet halal und der spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Dankbarkeit gezeigt, seine Dankbarkeit, indem natürlich dieser Mann diese Gabe bekommen hat, dass diese Wolke ausgerechnet auf felsigen Steinen geregnet hat und dann hat das Wasserbett gemacht und das kam extra für sein Land, für sein Gartenstück. Wenn man das versteht, dann muss man wissen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ohne Ende. Und wenn Allah, wallah, dir etwas geben will, dann wirst du das bekommen, du wirst das bekommen. Wenn Allah dir geschrieben hat, dass du reich wirst, du wirst reich. Aber spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollten wir eigentlich in diesem Leben sein. Wir sollten für Allah subhanahu wa ta'ala geben und für Allah spenden. Und wir sollten, barakallahu fikum, keine Angst haben vor Armut. Das hat natürlich mit dem Iman zu tun. Hier gibt es erstmal eine Bestätigung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sowas passiert. Weil einige Leute heute, die hören eine Stimme zum Beispiel. Manche denken, dass sie verrückt geworden sind oder von Djinn besessen sind. Nein, das ist nicht so. Es kann sein, dass du was hörst. Erstens. Zweitens, nicht aber, dass jemand zu uns kommt und sagt, ja, ich habe eine Stimme gehört, dass ich das und das mache. Und dann tut er etwas, was falsch ist oder was Sünde ist oder was gegen die Religion ist. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Aber manchmal geht das. Es kann sein. dass man einen Rufer vom Himmel hört. Und das passierte mit vielen Gelehrten. Das passierte mit Leuten, dass sie zusammen sind und dann hören sie auf einmal eine Stimme. Zum Beispiel eine Person hat mir erzählt, ich war auf der Straße, hat sie gesagt, und auf einmal höre ich Adhan. Ich gucke rechts, links, ich meine, ich bin in einer Stadt, es gibt keinen Moslem und ich höre Adhan. Ja, das geht. Es könnte sein, durch Wellen von, sage ich jetzt, Soundwellen oder durch etwas passiert. Und es kann sein auch, dass es sozusagen ein Engel oder ein Djinn oder, es kann alles sein. Aber gibt es sowas? Ja, es gibt sowas. Aber hier ist eine Bestätigung vom Propheten Muhammad Sallam, dass das passiert. Und gibt es, dass eine Person eine Gabe bekommt und die anderen nicht? Ja, es gibt sowas auch. Früher vielleicht hätte man das wirklich, man hätte das nicht geglaubt. Aber heute, schaut mal, du bist im Zentrum und daneben, du fährst vielleicht oder du läufst 5 Minuten, dann ist das alles trocken. Dort regnet und du siehst das von Weitem, dort regnet und du stehst, es gibt keinen Regen. Ich meine, hier in Europa ist normal, aber in den, sage ich jetzt, arabischen Ländern, das ist nicht normal. Ich meine, dass das nur an einem Gebiet regnet und alles andere nicht. Aber mittlerweile, man sieht sowas. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Machen, das Schöne in dieser Überlieferung ist, subhanallah, eine Person hört eine Stimme und dann geht er und er findet diesen Mann und er sagt ihm, bist du dieser Mann, der sagt, ja, ich habe gerade gehört, dass bei dir regnen wird und dein Land wird bewässert und das wird geschehen. Warum? Der Mann war schlau auch. Er fragte ihn, was machst du da mit dein Garten bewässert wird vom Himmel? Er sagte, ich gebe Drittel davon für Allah. Deshalb anfaq im faq alik. Wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala gibst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir geben und subhanallah. Hier, dieser Gartenstück ist an einem Felsen. Normalerweise Felsen, Steine. Und trotzdem bekommt er Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil einige Leute das nicht verstehen. Die sagen, woher hat er das? Woher hat er das? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala gibt einem Wurm in einem Stein. Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesem Wurm. Subhanallah. Es gab ein Bild, das hat mich fasziniert. Einmal habe ich das auch im Internet. Die haben einen Stein, zwei Teile gemacht von diesen schwarzen Steinen, diesen Granit oder ich weiß nicht, wie die heißen. Ja? Und drinnen, du siehst einen Wurm, kleinen Wurm, und das hat ein Stück von Blatt von einem Baum. Hey, wie kann dieser Wurm ein Blatt von diesem Baum? Im Stein! Deshalb, subhanallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und wir treffen uns, wie sie ta'ala, morgen ab 19 Uhr zum Unterricht mit Surat al-Baqarah. Nicht vergessen, barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern, dass wir, wie ich schon gesagt habe, dieser Raum, barakallahu fikum, dieser Raum, schaut mal oben, das heißt Koran Gruppe 1, Montag, Mittwoch. Ja? Koran Gruppe 1, das ist dieser Raum bei Skripler, meine ich. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Gesundheit schenken. Amen. Und allen anderen kranken Muslimen. Khair, auf jeden Fall. Nicht vergessen, Barakallahu fikum, jazakumullah khair, morgen die Gruppe, die andere Gruppe, da haben wir. Warum ist das so? Weil wir die, schaut mal, wir können jetzt die Ayat so sehen, ja? Schaut mal. Nicht, dass ich die ganze Seite weggemacht habe. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich denke schon. Kleinen Moment. Das ist da. Das ist was anderes jetzt. Moment, 26. 26. Das ist eins. Ich denke, ich habe alle Flammen gelöscht. Herr, inshallah, auf jeden Fall. Wir können das nochmal machen. Wir können das nochmal machen. Nein, nein, du brauchst nicht zu installieren. Du nimmst nur diese oben. Habt ihr das oben, die Admin, geschrieben oder nicht? Wo ist das oben? Im Banner hast du das geschrieben? Ich sehe das nicht. Das ist für die erste Gruppe. Morgen, wenn wir anfangen, dann gebe ich euch das andere Raum. Und wenn wir allgemeine Unterrichte machen, dann machen wir in dem anderen Raum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schön. Ja. Was spenden. Sofort bekommen wir ein. Wenn man spendet something, and we immediately get a reply from Allah subhanahu wa ta'ala. We spend something like 10 euros and something happens, we get 500 euros back. It happens to me many, it has happened to me many times. And at the first instance, I became very happy. And then I think to myself, you know, I wonder to myself, to repeat it, okay, Hussein, you have spent this money, here is your reward, but you have nothing for hereafter. Do you understand what I mean? It sometimes frightens me, no? Because I'll just tell you an incident that happened very recently. And when I was in Cyprus, there was an old man. He was mentally not correct. And I wanted to give him money, although I wasn't in a situation to give money to people, because I didn't have a job. And I wanted to give in such a way that, like they say, the right hand gives and the left doesn't see it. So what I did, his name was Hassan. I said, Hassan, I think you dropped something. He didn't drop anything, it was just me, I put the money there. And I said, you dropped something, and I gave the money to him, making him believe that it was his money. And I put the money in his pocket. SubhanAllah, exactly after one day, a friend of mine, in the same manner, he gave me 500 euros. At the first instance, I tested to myself, I was very happy, you know. But then I thought to myself that, could it be that, okay, you say you've done something good, here's your reward in this dunya, but you'll be having nothing in the hereafter. Is it this way, or how can I... No. You become, inshallah, in dunya and in akhirah. Because Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala give us something, it is in the dunya. And Allah subhanahu wa ta'ala give you something because Allah subhanahu wa ta'ala love you, or because Allah subhanahu wa ta'ala will to... prove you in how this dunya. How do you mean? I mean, Allah subhanahu wa ta'ala prove you in the dunya. That I understand, but how will he prove you by giving me money? I mean, yes, Allah subhanahu wa ta'ala has given you money, and Allah subhanahu wa ta'ala will see what do you make with this money, what do you take of. Ja, inshallah, ich werde den Platz wechseln und dann mache ich die Fragen von den Brüdern und Schwestern im Internet wegen Tala. Aber ich mache nicht lange. Deshalb, barakallahu fikum, nicht diese Journal-Fragen nicht, sondern normal. Barakallahu fikum, nach ein paar Minuten komme ich wieder im Internet und dann machen wir weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.